Jamaika Ginger Beer. Oh, Jamaika Ginger Beer. Ich war in Jamaika, tanze zu Reggae und als Souvenir kaufte ich Ginger Beer. Ich will nicht berühmt sein, schön oder reich, das ist nicht im Visier. Da ist nur Ginger Beer. Es war neulich nachts, im dichtesten Nebel, da kam ein Vampir. Ich gab ihm Ginger Beer. Zum Bund, denn in einer Kaserne kriegt ein Offizier leider kein Ginger Beer. Old Jamaika, Old Jamaika, Ginger Beer. Old Jamaika, Ginger Beer. Jamaika, Ginger Beer. Oh, Jamaika, Ginger Russland, zu Juri und Ivan und zu Wladimir. Da gab's nur Ginger Beer. Na zdrowie. Ich hab keine Ehrfurcht vor Kirche und Staat, das was ich respektier, das nennt sich Ginger Beer. Kescher spielt Geige oder Gitarre und ich spiel Klavier. Lieber Ginger Beer. Wenn mich meine Blase zum Austreten zwingt, geh ich aufs Pissoir. Das war mal Ginger Beer. Old Jamaika, Ginger Beer. Old Jamaika, Ginger Beer. Old Jamaika, Old Jamaika, Ginger Beer. Old Jamaika, Ginger Beer. Weißt du, was ich schade finde? Was denn? Dass man Ginger Beer nicht rauchen kann. Na und?